Abschnitt 1 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel. Old Wubble. Teil 7. Unter das Floß brauchten wir erst dann zu kriechen, wenn wir so nah an der Insel waren, dass es von den Wachen gesehen werden konnte. Jetzt schwammen wir frei und schoben es vor uns her. Ich beobachtete zunächst Old Wubble, um zu sehen, ob er wirklich so gut schwamm, wie er versichert hatte. Es mochte gehen. Aber nach einiger Zeit bemerkte ich, dass das Floß sich auf seiner Seite tiefer in das Wasser senkte als auf der meinigen. »Ihr legt euch zu sehr auf«, sagte ich. »Ihr seid doch nicht etwa schon müde, Mr. Cutter?« »Müde? Was fällt euch ein?« antwortete er. »Da sind nur die verteufelten Braces schuld, die mich drücken.« »Wer wird außerdem gut noch Träger haben?« »Das versteht ihr nicht. Den Gürtel kann man im Westen nicht entbehren, und die Braces brauche ich, weil ich keine Hüften habe. Sie müssen auch den Gürtel halten.« »Bei meiner Gestalt, wo sollen da Hüften sitzen?« Ich konnte mir nicht recht erklären, warum seine Hosenträger die impertinente Absicht verfolgten, ihn im Schwimmen zu hindern, und war still. Doch nicht lange, denn er stützte sich immer mehr auf das Floß, so dass es auf meiner Seite aus dem Wasser ragte. Da bat ich ihn, »Kehrt lieber um, Mr. Cutter, jetzt ist's noch Zeit. Es scheint euch schwer zu werden.« »Unsinn! Seht ihr denn nicht, dass ich wie ein Fisch vorwärts schieße?« »Weil ich das Floß schiebe, an dem ihr hängt.« »Das sieht bloß so aus. Diese Braces. Ich werde sie herunternehmen, dann geht es besser.« Indem er sich mit der einen Hand am Floße festhielt, knüpfte er mit der anderen die Hosenträger ab und schob sie in die Tasche. Sie schienen ihn doch gedrückt und gehindert zu haben, denn es ging jetzt besser. Freilich hörte ich, dass er schnaufte, er schien sich anzustrengen. Als ich eine Bemerkung darüber machte, versicherte er. »Das ist nur die eine Lungenseite, die wird manchmal so laut, die andere ist gut.« Nun schwammen wir wohl 5 Minuten lang, ohne ein Wort zu sagen. Dann bemerkte ich, dass er tiefer im Wasser sank als vorher. »Ihr scheint schwerer zu werden, Sir«, fragte ich. »Ist das denn ein Wunder? Die Kleidung zieht ja Wasser, und da hinten...« »Oh, Devils, was ist das?« Er hielt das Floß an und langte mit einer Hand hinter sich. »Was sucht ihr dort, Sir?« »Ich suche... Na, hört, Mr. Shatterhand, ich muss meine Braces unbedingt wieder anknöpfen.« »Warum?« »Weil ich die Leggings verliere. Sie schwimmen schon halb hinter mir her. Wollt ihr mir helfen?« Ich war ihm behilflich, die schon halb entwichenen Beinkleider zur Raison zu bringen. Dann ging es weiter. Aber ich musste zu meiner großen Besorgnis von Minute zu Minute immer mehr einsehen, dass er doch der Schwimmer nicht war, für den er sich hielt. Ich hatte nicht nur das Floß, sondern auch ihn vorwärts zu treiben. »Ich denke, wir kehren um, Mr. Cutter«, sagte ich. »Ihr seid wirklich müde und unser Vorhaben erfordert volle Kraft. Denkt der Gefahr, der wir entgegengehen.« »Ich denke daran, und eben deshalb strenge ich mich jetzt nicht an, um später bei guter Forst zu sein.« »Umkehren? Welcher Gedanke! Werde mich blamieren!« »Ja, blamieren wollte ich ihn freilich nicht gerne, aber durfte ich es weiter mit ihm riskieren?« »Es war ja möglich, dass er sich jetzt schonte, um später ganz au fait zu sein. Auf weitere dringende Fragen versicherte er, dass dies wirklich der Fall sei. Übrigens hatten wir jetzt schon die Hälfte des Weges zurückgelegt, also vorwärts, mochte es nun gehen, wie es wolle.« Meine Sorge wurde trotz dieses Entschlusses keineswegs geringer, und schon nach weiteren 5 Minuten erkundigte ich mich. »Wollt ihr euch nicht mit dem Oberkörper auf das Floß legen? Da ruht ihr aus und habt dann frische Kraft.« »Das ist richtig. Aber wird es euch nicht zu schwer?« »Nein, tut es nur.« Er folgte meinem Rat und sagte, als ich unser Wasservehikel weitertrieb, »Mir ist ein Gedanke gekommen, Sir. Die Wächter werden Verdacht schöpfen, auch wenn sie uns nicht sehen.« »Warum?« »Weil sie sich fragen werden, woher unser Schilf die Bewegung bekommt. Der See steht ja still.« »Da irrt ihr euch. Er schickt sein Wasser da unten dem Rio Pecos zu und infolgedessen hat es eine, wenn auch nicht sehr wahrnehmbare, Bewegung nach dem Abflusse hin. Ein losgerissenes Schilf wird also langsam da hinunterschwimmen. Das werden sich die Roten wohl auch sagen. In dieser Beziehung habe ich keine Sorge.« Aber wohl in anderer? Ja. Weshalb? Wegen euch. Pshaw, ich will mich jetzt nicht anstrengen. Wenn es losgeht, werdet ihr mich ganz bei der Sache finden. Vom Schwimmen will ich jetzt nichts mehr sagen. Dazu komme ich noch, ehe ich den Rückweg antrete. Es handelt sich jetzt vielmehr um das Tauchen. Wenn euch das nicht gelingt, können wir verloren sein. Redet nicht, Sir. Ich habe ja weiter nichts zu tun, als im richtigen Augenblicke das Floß loszulassen, unterzutauchen und an der anderen Inselseite wieder heraufzukommen. Das ist kinderleicht, zumal bei meinem Körperbau. Wer so wenig Fleisch und so viel Knochen hat, dem wird es leicht, im Tauchen Meister zu sein. Da hatte er freilich recht, und das Selbstvertrauen, welches er zeigte, beruhigte mich einigermaßen, obgleich ich einsah, dass es besser gewesen wäre, ihn zurückzulassen und das Vorhaben allein auszuführen. Wir näherten uns der Insel mehr und mehr, und ich lenkte jetzt das Floß von der bisherigen geraden Richtung nach aufwärts, weil wir uns später abwärts treiben lassen mussten. Die Lagerfeuer der Comanchen leuchteten hell, doch nicht zu uns herüber. Das auf der Insel war klein, es brannte hinter dem Gebüsch, darum konnten wir die Flamme nicht sehen. Die wenigen sichtbaren Sterne des heutigen Himmels blickten von dem Firmamente herab in die Flut und aus derselben wieder herauf. Ich schwamm so stet und ruhig wie möglich, um keine Wellen zu verursachen, in denen der Rückstrahl der Sterne schwankte, weil dies ziemlich weit zu sehen ist. So kam ich ohne Hast bis in solche Nähe der Insel, dass wir nun das Floß treiben lassen konnten. Ich machte Old Wubble darauf aufmerksam. »Jetzt ist die Zeit gekommen, Mr. Cutter. Wir müssen nun unter das Schilf kriechen.« »Well, soll gleich geschehen«, antwortete er. »Noch einen Augenblick. Wenn wir mit den Köpfen in den Löchern stecken und uns eine Mitteilung zu machen haben, so darf das nur flüsternd geschehen. Versteht sich ganz von selbst. Obgleich wir das Floß treiben lassen, muss es doch leise gelenkt werden. Das überlasst ihr mir allein. Ist mir lieb. Sagt mir nur, wann das Tauchen losgehen soll. Bin dann gleich dabei.« »Werdet ihr es wirklich fertigbringen?« »Ich sage euch allen Ernstes, habt keine Angst um mich. Ich gebe euch mein Wort, dass ich euch gar nicht, aber auch gar nicht beschwerlich fallen werde.« Das war ein ganz anderer Ton als vorher. Hatte er sich nur verstellt? War er wirklich ein guter Taucher? Wir schlüpften unter das Floß und steckten die Köpfe in die dazu bestimmten Löcher, dann schoben wir die Arme in die Lederschlingen und hingen nun in aufrechter Haltung ungefähr so unten an dem Floße, wie ein Turner an den Schwingen hängt. Das Schilf trug uns, wir brauchten nicht zu schwimmen, und eine kleine Hand- oder Fußbewegung genügte zum Lenken. Es ging sehr, sehr langsam, und in der Erwartung, die uns ergriffen hatte, wurde uns die Zeit doppelt lang. »Verwünschte Eilschifffahrt«, raunte mir der Alte zu. »Könnt ihr gut sehen, Sir?« »Ja, ich auch. Jetzt müsste ein Haifisch kommen und uns in die Beine beißen.« »Thunder, würde da unser Steamer in Bewegung kommen. Wie gut, dass es hier keine solchen Bestien oder gar Krokodile gibt. Da schaut.« »Ich sehe ihn.« »Und er sieht uns. Was wird er tun?« Wir waren jetzt vielleicht 60 Schritte von der Insel entfernt. Im Gebüsch derselben gab es eine breite Lücke, durch welche das Feuer zu sehen war. Im Scheine desselben erblickten wir einen Indianer, welcher am Ufer Wasser schöpfte und dabei unser Dampfschiff bemerkte. Er sah kurze Zeit zu uns herauf und kehrte dann zum Feuer zurück. »Prächtiger Kerl«, flüsterte Old Wubble, »will gar nichts von uns wissen.« »Das kann uns ungeheuer lieb sein, aber warten wir es ab, ob ihm unser Schilf nicht doch noch auffällt.« Es verging Minute um Minute. Wir kamen der Insel immer näher, und der Wächter erschien nicht wieder. Noch 40, noch 30, noch 20, endlich nur noch 10 Schritte. Wir glitten vorüber. »Mr. Cutter, jetzt«, raunte ich dem Alten zu. »Ich tauche links und ihr taucht rechts um die Insel herum, damit wir nicht zusammengeraten und uns hindern. Drüben steigen wir auf und sind im Rücken der Wächter. Aber bitte, gebt euch alle Mühe. Habt ihr die Arme noch in den Schlingen?« »No.« »Seid ihr fertig?« »Yes, es kann losgehen. 'Tis clear.« Dann fort vom Floße. Ich machte mich los, tauchte tief hinab, schwamm um die Hälfte der Insel und kam drüben vorsichtig wieder empor. Zwei Stöße brachten mich an das Ufer. Old Wubble war an dieser Stelle nicht zu sehen. Er erstieg die Insel jedenfalls nicht weit von ihr in einer anderen. Ich konnte mich nicht um ihn bekümmern, sondern musste vor allen Dingen zu den beiden Wächtern. Mich auf die Erde legend, kroch ich durch die Büsche. Sie saßen an dem kleinen Feuer, welches nur durch 5 oder 6 dünne Holzstücke genährt wurde. Der eine kehrte mir den Rücken, der andere die linke Seite zu. Etwas abseits von ihnen lag der Gefangene im Schatten eines überhängenden Strauches. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber die Füße lagen im Lichte des Feuers. Sie waren gefesselt. Nun schnell ans Werk! Ich richtete mich auf und war mit 2 schnellen Sprüngen am Feuer, ein Hieb hüben und ein Hieb drüben an die Schläfen der Roten. Sie sanken um. Ich bückte mich zu ihnen nieder. Sie waren betäubt. »Heavens, ein Weißer«, erklang da die Stimme des Gefangenen. »Kommt ihr um mich?« »Ja«, unterbrach ich ihn. »Reden wir später. Jetzt müssen wir handeln. Weg mit den Fesseln.« Ich kniete zu ihm nieder, zog das Messer. Hinter mir gab es ein Geräusch. »Seid ihr da, Mr. Cutter?«, fragte ich, ohne mich umzusehen. »Denn wer konnte es anders sein als Old Wubble?« »Uff, uff, uff, uff«, antworteten statt seiner 2 mir fremde Stimmen. Ich richtete mich blitzschnell auf und drehte mich herum. Da standen 2 Indianer, wassertriefend und mich wie ein Gespenst anstarrend. Später sagte mir Old Surehand, dass die Wachen alle 3 Stunden gewechselt worden waren. Diese Ablösung geschah schwimmend, daher jetzt die beiden triefenden Gestalten, welche gerade in diesem für mich so außerordentlich ungünstigen Augenblicke kamen, um an die Stelle der 2 Betäubten zu treten. Meine Überraschung währte nur einen Augenblick. Im 2. hatte ich den mir am nächsten stehenden Roten mit der linken Hand bei der Kehle und schmetterte ihn mit der rechten Faust zu Boden. Dann wollte ich den anderen packen, kam aber nicht dazu, denn er sprang mit einem schrillen Hilferufe von der Insel in das Wasser und schwamm, immer brüllend, dem Lager zu. Da war keine Zeit zu verlieren. Ich sprang zu Old Shorehand und schnitt die Arm- und Fußfesseln durch. Er war außerdem noch mit 2 Riemen an 2 in die Erde gerammte Pfähle gebunden. Auch die durchschnitt ich. »Könnt ihr euch bewegen, Sir?«, fragte ich, indem er aufstand. »Sagt es! Schnell, schnell!« Ich sah diesen Mann jetzt zum ersten Male, hatte aber keine Zeit, ihn zu betrachten. Er streckte seine mächtigen Glieder, bückte sich, um einem der Betäubten das Messer zu nehmen, und antwortete so ruhig, als ob nun für ihn gar nichts zu fürchten sei. »Ich kann alles, was ihr wollt, Sir.« »Auch schwimmen?« »Ja. Wohin?« »Da, grad hinüber, werden wir von Weißen erwartet.« »So kommt. Es ist hohe Zeit. In weniger als 1 Minute haben wir die Roten hier.« Er hatte recht. Die alarmierten Comanchen vollführten einen wahren Teufelslärm. Das war ein geradezu ohrenzerreißendes Schreien, Heulen, Rufen und Brüllen. Wir konnten sie nicht sehen, aber wir hörten am klatschenden Aufspritzen des Wassers, dass sie sich in den See stürzten, um nach der Insel zu schwimmen. Wir mussten fort. Wo aber war Old Wubble? »Mr. Cutter! Mr. Cutter!« überbrüllte ich beinahe den Höllenlärm. »Mr. Cutter, seid ihr hier?« Old Shorehand war an das Ufer gesprungen, um nach dem Lager hinüberzublicken. Er drehte sich zu mir um und fragte, nicht mehr ruhig, sondern hastig. »Mr. Cutter, solltet ihr Old Wubble meinen?« »Ja, er schwamm mit nach der Insel, um euch zu retten, ist aber nicht zu sehen.« »Sind noch mehr Weiße da?« »Nein.« »So denkt nicht an ihn. Ich kenne den Alten. Der hat seine eigene Art und Weise.« »Aber er ist verloren.« »Und denkt das nicht, Sir. Den bringt kein Satan um. Er befindet sich in größerer Sicherheit als wir. Lasst ihn und kommt fort. Die Roten sind alle im Wasser. Die Ersten sind beinahe da. Vorwärts. Schnell, schnell.« Er ergriff meinen Arm und zog mich fort. Vom Rande der Insel aus konnte ich mir seine Eile erklären. Das Wasser zwischen ihr und dem Lagerplatze wimmelte förmlich von roten Köpfen, deren Mäuler brüllend offen standen. Einer der Schwimmer, der allen voran war, hatte nur noch 10 oder 12 Stöße zu tun, um die Insel zu erreichen. Ich durfte nicht an Old Wubble, sondern ich musste an mich selbst und Old Shorehand denken. »Ja, fort ins Wasser«, antwortete ich darum. »Folgt mir, so schnell ihr könnt.« Wir sprangen hinein und griffen langsam aber kräftig aus, wie ein guter Schwimmer tut, der nicht ermüden will. Das Geheul der Indianer verdoppelte sich. Es war ganz entsetzlich. Sie hatten uns gesehen und strengten sich an, uns einzuholen. Um mich hatte ich keine Sorge. Mich erwischte gewiss keiner. Aber Old Shorehand? So ein Westmann wie er schwamm gewiss vortrefflich, aber die Gefangenschaft hatte ihn angegriffen. und wie indianische Fesseln die Hände und Füße für größere Anstrengungen untauglich machen, das wusste ich am besten. Indem ich neben ihm herschwamm, beobachtete ich ihn. Er schwamm kaltblütig und mit jenem Doppelstoße, der die Arbeit gleichmäßig auf Arme und Beine verteilt. Das beruhigte mich anfänglich. Bald aber bemerkte ich, dass seine Bewegungen an Stetigkeit verloren. »Greift es euch an, Sir?« fragte ich. »Nein«, antwortete er, »aber ich habe kein Gefühl in den Händen und Füßen. Sie sind wie taub.« »Daran sind die Fesseln schuld. Werdet ihr es aushalten bis an das jenseitige Ufer?« »Ich hoffe es. Unter gewöhnlichen Verhältnissen würde mich kein Insman einholen, aber wenn man so lange Zeit mit zusammengeschnürten Gliedern, dass das Blut stehen bleibt, gelegen hat, dann lässt sich nichts mehr behaupten.« Nach einiger Zeit fühlte er ein Zerren in den Armmuskeln. Ich kannte dieses für einen Menschen, der um sein Leben zu schwimmen hat, höchst gefährliche Symptom und forderte ihn auf. »Legt euch auf den Rücken und schwimmt nur mit den Füßen, da ruhen die Arme aus.« Er folgte diesem Rate und unsere bisherige Schnelligkeit verminderte sich bedeutend. Ich schwamm nun auch auf dem Rücken, um unsere Verfolger zu sehen. Sie waren noch alle, doch in den verschiedensten Abständen hinter uns. Der ganze rückwärts liegende Teil des Sees war so von schwimmenden Indianern belebt, dass höchstwahrscheinlich alle Comanchen in das Wasser gegangen waren. Viele waren auf keinen Fall zurückgeblieben. Einer war uns ungefähr auf 100 Schritte nahe. Old Shorehand sah ihn auch und sagte: »Wir müssen schneller machen, so geht es zu langsam. Ich werde es wieder von vorn versuchen.« Er tat es, machte mir aber bald das Geständnis. »Mir schlafen die Arme ein, Sir. Macht weiter fort und lasst mich zurück.« »Old Shorehand verlassen? Fällt mir nicht ein. Legt euch quer über mich, ich trage euch.« »Ich bin zu schwer.« »Für mich nicht.« »Aber dann geht es zu langsam und die Roten holen euch ein.« »Wollen es abwarten, also bitte.« Er folgte meinem Wunsche nur nach mehrmaliger Wiederholung desselben. Er war freilich nicht leicht, aber es ging. Dennoch kam uns der eine Indianer immer näher. Er schien bisher nur gespielt zu haben und stieß sich jetzt mit einer Kraft, Geschmeidigkeit und Ausdauer vorwärts, dass ich einsah, er werde uns einholen. Er war aber der Einzige, die anderen blieben immer weiter zurück. Bei dem Dunkel des Abends wäre er nur schwer zu sehen gewesen, wenn die Lagerfeuer drüben nicht gebrannt hätten. Zwar konnte ihr Schein weder ihn noch uns erreichen, aber sie bildeten in dieser Entfernung Lichter, welche er von Zeit zu Zeit verdeckte. Er musste ausgezeichnete Augen haben, dass er uns auf der weiten Fläche nicht verlor. Als wir ungefähr 3/4 des Weges hinter uns hatten, war er höchstens noch 30 Schritte von uns entfernt und stieß einen schrillen Schlachtruf aus. »Er holt uns ein«, sprach Old Shorehand. »Daran bin ich schuld. Ihr seid ein Schwimmer, wie ich noch keinen gesehen habe, aber im Wasser ein Gewicht von 2 Zentnern zu tragen, das hält den stärksten Riesen auf.« »Pschah! Das Wasser trägt euch doch mit, und den einen Roten da fürchte ich nicht.« »Ich auch nicht. Wenn er herankommt, ist er verloren. Ich habe ein Messer, und in meinen Armen ist wieder Gefühl.« »Überlasst ihn mir. Ich bin nicht gefesselt gewesen.« »Wollt ihr ihn erstechen?« »Ich liebe es nämlich nicht, Blut zu vergießen, wenn es nicht absolut nötig ist.« »Ganz meine Meinung. Ich gebe ihm einen Hieb vor den Kopf und nehme ihn mit an das Ufer.« »Sir, das bringt nur einen Jäger fertig, welcher Old Shatterhand heißt. Ich habe doch gewiss auch Muskeln und Sehnen, aber ich muss mehrmals schlagen, wenn ich jemand betäuben will.« »Die Kraft tut es nicht allein, es ist ein Vorteil dabei. Werdet ihr wieder schwimmen können?« »Ja, lasst mich herab, es geht wahrscheinlich wieder.« »Wahrscheinlich. Und da wollt ihr mit diesem Insman kämpfen? Das kann sich nur ein Old Shorehand zutrauen. Mein Name scheint euch sehr geläufig zu sein. Darf ich den eurigen erfahren?« »Ich werde euch gleich zeigen, wie ich heiße. Versucht nur erst, ob ihr allein weiter könnt.« Der Versuch gelang. Seine Arme weigerten sich nicht mehr, ihre Dienste zu leisten. Es war gewiss eine ganz eigene Lage. 2 Weiße auf einem See schwimmend und von einer Indianerschar verfolgt, sprachen miteinander, als ob sie sich in einem New York Parlor auf Schaukelstühlen wiegten. Das konnten auch nur Westmänner tun. Wir waren, während Old Shorehand seine Kräfte neu versuchte, nicht vorwärts gekommen. Der Rote schwamm schnell heran und stieß einen 2. Siegesruf aus. »Überlasst ihn also mir und seht zu, wenn ihr wollt«, bat ich meinen Gefährten. Dann wendete ich mich zurück. Der Feind sah, dass ich ihm standhalten wollte und hielt an. Die Hand mit dem Messer hoch emporhebend, rief er aus. »Hier ist Wupaumugi, der Häuptling der Comanchen. Sein Messer wird die weißen Hunde beide fressen.« »Ah, also der, das war mir lieb. Es war bisher unmöglich gewesen, seine Züge zu erkennen.« »Und hier ist Old Shatterhand, von dem du meinst, dass er dir nicht entkommen kann,« antwortete ich. »Versuche, ob du recht hast.« »Old Shatterhand, Old Shatterhand«, riefen Old Shorehand und der Rote zu gleicher Zeit, und der Letztere fügte hinzu. »Bist du dieser räudige Kojote, so sollst du augenblicklich sterben.« Nach diesen Worten tauchte er schnell unter. Also ein Kampf auf Leben und Tod, des Nachts auf dem Wasser. Der Häuptling wollte bei mir auftauchen und nach mir stechen. Dies abzuwarten fiel mir gar nicht ein. Ich tauchte ebenso unter, doch tiefer als voraussichtlich er. Das Wasser hält, grad wie der Diamant, das tagesüber eingesogene Licht noch lange fest. Darum kann ein guter Taucher an dunklen Abenden unter Wasser wenigstens ebenso gut oder gar noch besser sehen als über demselben. In einer Tiefe von vielleicht 5 Metern schwebend sah ich empor. Ja, da war der Häuptling, seitwärts über mir. Er streckte die Hände aus zum Schlage, der ihn an die Oberfläche treiben sollte. Ich tat diesen Schlag zugleich mit ihm und kam hinter ihm über Wasser. Er bekam meinen Jagdhieb an den Kopf, und dann fasste ich ihn beim Schopfe, um zu verhüten, dass er unterging. »Old Shatterhand, wahrhaftig Old Shatterhand, da ist's ja gleich bewiesen«, rief Old Shorehand. »Ja, Sir, ich habe mich euch in nicht ganz salonartiger Weise vorgestellt. Ihr müsst mir das verzeihen.« »Dieser Fehler ist auf beiden Seiten geschehen«, lachte er. »Aber, Sir, ihr glaubt es nicht, wie ich mich freue?« und so weiter, fiel ich ihm in die Rede. »Davon später, vielleicht erst morgen früh. Jetzt dürfen wir nicht an Komplimente denken. Es würde mir lieb sein, wenn die Parästhesie eurer Arme vorüber wäre.« »Sie ist's, wie es scheint.« »Versucht es wenigstens. Ich habe den Roten zu tragen. Schwimmen wir weiter.« Und siehe da, es ging. Die Bewegung und Anstrengung des Schwimmens war zu schnell auf die vorherige gezwungene Lage der Glieder gefolgt. Das schien nun vorüber zu sein. Wir schwammen langsam, damit er sich schonte, und erreichten das Ufer, ohne dass die Schwäche sich wiederholte. Dort wurde der Häuptling, dem eben das Bewusstsein wiederkehrte, gefesselt. Unser Unternehmen war glücklich, aber auch unglücklich verlaufen. Ich hatte Old Shorehand befreit und dazu den Anführer der Comanchen gefangen genommen, dafür aber Old Bubble verloren. Was war aus diesem geworden? Old Shorehand glaubte nicht an seinen Tod. Er behauptete: »Lernt diesen alten Boy erst richtig kennen, Monsieur. Er ist ein Original ersten Ranges und durch nichts umzubringen. Ich wette, er sitzt irgendwo an einem sicheren Orte und lacht sich in das Fäustchen. So einen Pfiffikus muss man studiert haben, um ihn richtig zu beurteilen. Er weiß, aus dem größten Unglück ein noch viel größeres Glück zu machen, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn er jetzt plötzlich käme und auch einen oder gar mehrere Gefangene brächte.« »Wenn er nicht selbst gefangen ist«, warf ich ein. »In diesem Falle kann ihm geholfen werden. Wir wechseln ihn gegen den Häuptling aus.« »So wollt ihr diesen nicht ans Leben?« »Behüte! Es ist nicht meine Mode, mich als Mörder aufzuspielen. An mir hat es freilich nicht verdient, aber wenn es auf mich ankommt und dem alten Bubble nichts geschehen ist, lassen wir den Roten laufen.« »Bin ganz einverstanden, Sir. Aber schaut, da sehe ich Köpfe auf dem Wasser.« Es war so, wie ich sagte. Die meisten Comanchen hatten von der Verfolgung abgelassen, andere hatten sie fortgesetzt und kamen nun angeschwommen. Sie wurden durch drohende Zurufe und einige Schüsse zurückgetrieben. Dann musste ich den Gefährten erzählen, wie wir auf die Insel gelangt und dann zu zweien herübergeschwommen waren. Ich hatte diesen Bericht noch nicht vollendet, als wir ein Geräusch drin in den Büschen hörten. Wir lauschten. Die Zweige raschelten und knackten wie von großen Tieren, vielleicht Pferden. Dann erklang eine befehlende Stimme. »Bücke dich hübsch aufs Pferd nieder, Rothaut, sonst rennst du dir die Nase ein. Tis clear.« »Old Bubble«, sagte Old Shorehand. »Ihr werdet sehen, Messieurs, dass er meine Prophezeiung ganz wörtlich erfüllt.« Und wirklich, da kam er aus dem Gebüsch heraus, hinter sich ein Pferd ziehend, auf welchem ein Indianer festgebunden war. An diesem Pferde hingen hintereinander noch zwei, welche beladene Packsättel trugen. »Da bin ich auch wieder«, sagte er lachend. »Habe euch was mitgebracht, was sehr gut zu gebrauchen ist.« »Ah, good evening, Mr. Shorehand. Auch schon da?« Habe es mir doch gedacht, dass ich nicht dabei zu sein brauchte. Euch freizumachen, dazu war Mr. Shatterhand Mann genug. »Wo habt ihr denn gesteckt, Mr. Cutter?« fragte ich. »Wir haben Sorge um euch gehabt.« »Sorge? Möchte wissen, weshalb und was mir geschehen sollte. Ich sorge schon für mich selbst, auch noch für andere mit, wie ihr gleich sehen werdet.« »Ihr kamt doch nicht auf die Insel.« »Fällt mir gar nicht ein.« »Warum denn nicht?« »Weil ich ein großer Esel gewesen bin, tis clear. Ich habe Wunder gedacht, wie gut ich schwimmen und tauchen kann, mit euch aber kann ich nicht fort. Das Schwimmen hatte ich glücklich überstanden, freilich nur hinüber. Wieder herüber und dabei die Leggings abermals verlieren, das war nicht mein Fall. Und nun gar tauchen, wenn man nun nicht wieder heraufkommt. Man kann da ganz gut bei lebendigem Leibe ersaufen. Ich blieb also unter dem Floße hängen und ließ die Sache laufen, wie sie wollte. Da plötzlich erhob sich ein Gebrüll, dass mein Dampfer nur so wackelte, und die Roten sprangen in das Wasser, kein einziger blieb am Lande. Sogar die Pferdewächter kamen gerannt und machten sich hinter euch her. Einer von ihnen musste bleiben, und den wollte ich mir holen. Ich segelte also ans Land, kroch unter meinem Baldachin heraus, sprang auf ihn zu und gab ihn einem Klaps, dass er sich niedersetzte, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen. Ich band ihn mit einem der Riemen, an denen das Fleisch aufgehängt worden war. Dabei kam mir der Gedanke, dass wir auch Proviant brauchen, wenn wir, will nicht sagen, wohin, wollen. Ich lief also nach dem Weideplatze und holte drei Pferde, eins für den roten Boy und zwei für das Fleisch. Sättel lagen da. Ich habe mich etwas beeilen müssen, um rechtzeitig fertig zu werden, aber es ging alles genauso, wie ich wünschte, und eben als die ersten Insmen unverrichteter Sache zurückgeschwommen kamen, trollte ich mich mit Boy und Fleisch von dannen. »Da habt ihr mich. Was mit dem Fleische geschehen wird, das kann ich mir denken, aber was wir mit dem Boy machen sollen, darüber mögen sich andere den Kopf zerbrechen.« »Wir lassen ihn morgen laufen«, meinte Old Shorehand. »Habe nichts dagegen. Ist der Herr zu geritten, mag er hinzulaufen. Aber sein Häuptling, wie ist denn der in eure Hände geraten?« »Mr. Shatterhand hat ihn gefangen genommen. Etwa auf der Insel?« »Nein, sondern bei der Verfolgung auf dem See.« »Also eine Seeschlacht. Müsst mir nachher erzählen, wie das zugegangen ist. Lasst ihr den auch laufen?« »Ja.« »Schade. Er passt besser zum Hängen als zum Laufen. Aber ihr gebt ihn ja nicht eher frei, als bis eure Waffen und alles, was die Insmen euch abgenommen haben, euch wieder ausgeliefert worden ist. Ich bin nie ein Indianerfreund gewesen. Sie taugen alle nichts und halten es für Schwäche, wenn man nachsichtig mit ihnen ist. Wenn er vorhin samt seinen 150 Comanchen da am See ertrunken wäre, so hätte die übrige Menschheit nichts verloren. Tis clear.« Ende von Abschnitt 7.